Versetzung. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Thomas Melle. Okay, haben sich alle beruhigt? Ja? Dann reden wir jetzt darüber. Wir reden jetzt darüber, wieso man solche Wörter nicht gebrauchen sollte. Wahrscheinlich wisst ihr es eh. Oder etwas in euch weiß es. Euer Instinkt, euer Moralempfinden, euer Bauchgefühl. Tief innen wisst ihr es. Opfer. Was soll denn das bitte für ein Schimpfwort sein? Es kam in etwa auf, als ihr geboren wurdet. Das Besondere an diesem Schimpfwort, das keines ist, Opfer, besteht in seiner völligen Bezugslosigkeit. Jemand wird nicht als hässlich oder als anders begabt, sprich meinetwegen als behindert bezeichnet, sondern ganz allgemein als Opfer. Und man weiß gar nicht, wovon oder weshalb. Bloß Opfer. Ganz unscharf und doch scharf verletzend. Es liegt dem ein Denken zugrunde, das die Ungerechtigkeiten als gegeben annimmt. Man kann sich Kraft des Wortes schnell zum Nicht-Opfer machen, indem man den anderen dumpf zum Opfer erklärt. Das ist nicht nur Mobbing. Das ist nicht nur der Versuch, jemanden wesentlich zu verletzen, das ist noch etwas ganz anderes. Es verwirft prinzipiell jegliche Verantwortung, jegliche Ethik auch. Und es verhöhnt die tatsächlichen Opfer, ob nun von Unfällen, Gewaltverbrechen oder Schicksalsschlägen. Und das ist ein Skandal. Das ist unmenschlich. So will keiner sprechen. So will keiner leben. Und jeder kann durch irgendwelche Umstände zum Opfer werden. Ihr, ich. Unsere Verwandten. Ja, auch deine Mutter. Es ist keine Schande, ein Opfer zu sein. Aber eine Schande ist es, zum Täter zu werden. Und Worte sind Taten. Wer jemand anderen ein Opfer nennt, ist ein Täter. Er oder sie entlarvt sich selbst. Und nur damit ihr es wisst, vor die Wahl gestellt, würde ich immer lieber Opfer als Täter sein. Das sagt mir mein Bauchgefühl. Das sagt mir mein Moralempfinden. Und deshalb verrate ich euch heute, ich bin ein Opfer. Schreibt es euch hinter die Ohren. Ich bin ein Opfer. Und jetzt versucht mal das Wort weiterhin so zu gebrauchen wie bisher. Versucht es ruhig. Wenn es euch nicht gelingt, sind wir ein Stück weiter. Danke, keine Hausaufgaben. Und morgen wieder Brecht. Herr Rupp! Herr Rupp! Herr Rupp! Herr Rupp, es geht um das Impfen. Ich habe da eine eindeutige Position und Fakt. Herr Dr. Rupp, kommen Sie bitte in mein Büro. Ronald, wir drehen freiwillig des Sozialpraktikums. Rufst du an oder ich? Wieso bewerten Sie eine ästhetische Erfahrung mit ethischen Kriterien? Kannst du auf dem Handel kurz Milch mitbringen? Milch und Schalotten. Ach so, Milch. Die haben das doch schon bewilligt, oder? Ich rufe nachher beim Senat Läuft an. Wunderbar bei Sarah. Seit Jahrzehnten ist da eine Metamorphose passiert, vor der selbst Ovid erblassen das würde. Das Impfen ist freiwillig. Mir ist bewusst, dass die Elternschaft in diesem Punkt gespalten ist. Das Angebot möchten und müssen wir aufrechterhalten. Ich rede mit ihm. Da muss man behutsam vorgehen, ohne klein beizugeben. Druck, ohne zu bedrängen. Ästhetik ist ohne Ethik nicht zu denken, ob nun in Übereinstimmung, Absetzung oder Verneinung gängiger Moral. Mach ich. Milch und Schalotten. Milch und Netflix. Herr Rupp. Leon. Sagt aber keiner mehr Opfer. Dann haben wir was erreicht. Sie haben gar nichts erreicht. Sagt schon lange keiner mehr. Ich hab's doch gehört. Dann hören Sie falsch. Und? Was sagt man stattdessen? Du Jude. Leon, das ist erbärmlich. Es ist eine ähnliche Logik wie die, die ich meine. Es ist eine viel schlimmere Logik, zumal wenn man unsere Geschichte bedenkt. Sagst du sowas? Nein. Das will ich auch gehofft haben. Naja, aber die sagen das. Wer ist die? Die halt, Sie wissen schon. Weiß ich nicht. Denkst du an ein Referat über den Wiener Kongress? Mal sehen. Leon, so haben wir nicht gewettet. Ah, wir haben gewettet? Mhm. Was ist dann Ihr Einsatz? Herr Dr. Rupp, bitte. Sehr schön. Sehr, sehr schön, wie Sie sich durchsetzen. Ich setze mich durch? Natürlich. Sie stärken das Profil der Schule. Ich vertrete meine Positionen. Das dringt bis in die Elternschaft. Doch die Schüler haben Vertrauen zu Ihnen. Jeder Jahrgang, immer wieder. Ihre Kompetenz steht außer Frage. Aber Charakter, das ist noch mal mehr als Kompetenz. Kündigen Sie mich jetzt und das ist die Abschiedsrede? Redlich bemüht und sowas von integer, doch nun muss er gehen? Nicht so kokett. Sie wissen genau, worauf ich hinaus will. Nein, weiß ich nicht. Wie Sie wissen, muss ich nächstes Jahr, so schwer es mir auch fällt, zumal in diesen bewegten Zeiten der Unruhe, meinen Platz räumen. Ich. Doch will ich sicherstellen, dass mein Erbe fortgeführt wird. Und ich bin froh, dass Sie vor 5 Jahren an unsere Schule gekommen sind. Sonst sehe ich schwarz. Falkenstein ist stellvertretender Direktor und somit erster Kandidat. Er hat Charakter, aber kein Profil. Den Rest erspare ich uns, und zwar in seinem Interesse. Ich fühle mich geehrt, bin aber überrascht. Keine falsche Bescheidenheit, bitte. Und keine geheuchelte Ignoranz. Das ist alles längst Flurgespräch. Ich will mich offiziell Ihrer allgemeinen Bereitschaft versichern, diese Schule in meiner Nachfolge zu leiten, Herr Dr. Rupp. Sind Sie bereit? Ich stelle mich allem. Sehr schön. Konferenz und Schulaufsichtsbehörde sind im Bilde und wenn ich die Zeichen richtig deute, auf Ihrer... Nein... Auf unserer Seite, wie auch anders. Sie sind mein Vermächtnis, Ronald. Der Weg ist frei. Gehen wir ihn. Ach Scheiße, ja, die Milch, Netflix und die Milch. Aber geil. Was ist geil? Schütz hat mir angeboten, Direktor zu werden. Endlich. Gratulation, aber war eh klar. Ja? Ja. Wieso tischelst du mir eigentlich die Schulter beim Umarmen? Was? Du klopfst mir beim Umarmen leicht auf die Schulter, so gönnerhaft. Quatsch. Wenn, dann als Gratulation. So hast du mich noch nie umarmt. Also nochmal. Ich kann dich oft nicht sehen. Das war von Anfang an so. Es ist wirklich eine Frage der Optik. Es ist keine Metapher. Dein Gesicht setzt sich zu keinem Ganzen zusammen. Nase, Stirn und Mund scheinen auseinander zu driften. Nur Bruchteile von Millimetern, sie integrieren sich nicht zu einem Eindruck. Es gibt kein Abbild von dir in meinem Geist, kein Echo. Und dennoch spüre ich dich. Vor allem, wenn du weg bist und mir schreibst, auf dem Handy, in einer Mail. Wenn du weg bist, bist du anwesender, als wenn du da bist. Wenn du weg bist, bist du hier. Hier in deinen Worten und die Gefühle überwältigen mich. Aber sonst kann ich dich nicht sehen. Was bedeutet das? Und jetzt? Machst du es? Ja? Natürlich, was ist? Nicht. Was ist das Problem? Jetzt stehe ich noch mehr im Fokus. Da kommt dann alles hoch, wenn ich Pech habe. Wenn man aufsteigt, hacken die Neider los und wollen dich wieder runterziehen. Sie hassen einen, wenn man ihr Mittelmaß überragt. Welche Neider? Römmelt, Falkenstein, Goretzki. Den habe ich mal sowas angedeutet, ich Idiot. Und sie beobachten mich, das spüre ich. Keiner beobachtet dich. Alle beobachten alle. Und? Also keiner keinen. Was ist die Alternative? Den Job ausschlagen? An die Öffentlichkeit gehen? Gott bewahre, dann kann ich ja gleich einpacken. Jetzt mal nicht überdramatisieren. Das ist 10 Jahre her. Und du bist ja dem gut eingestellt. Das ist doch absurd, jetzt hier zu... Es geht um Verantwortung. Natürlich, aber um die ging es schon immer. Seit Jahren übernimmst du täglich Verantwortung, stündlich sogar. Du bist nicht mehr krank. Potenziell schon. Es ist in mir. Ich muss an die Öffentlichkeit. Reinen Tisch machen, Ordnung schaffen. Keine Versteckspiele mehr. Was versteckst du denn? Du hast wie jeder eine Vergangenheit, das ist alles. Und wenn ich nicht aufpasse, zerschießt mir diese Vergangenheit die Zukunft. Mach es einfach. Ich hab's ja auch gemacht. Wir haben's gemacht. Können wir einfach feststellen, dass du Direktor eines fantastischen Gymnasiums wirst? Und können wir das einfach mal ein bisschen feiern? Können wir. Sollen wir auch. Champagner? Ja, im Kühlschrank. Mach auf. Für mich aber nicht. Fastest du wieder? Nein. Doch. Nein. Und ab? Wirklich? Wirklich. Wir haben's gemacht. Kathleen, seit wann? Vorgestern. Wieso hast du mir nichts gesagt? Das ist doch nicht möglich. Das ist... Aber wir hätten auch... Ich meine, du weißt, was ich so... Über mich, meine genetischen... Du hast dich halt nicht getraut. Also musste ich uns überrumpeln. Kathleen, okay. Next level auf allen Ebenen. Okay, puh. Angenommen. Das ist ja noch viel krasser. Das ist ja... Schön? Ja. Natürlich ist es das. Absolut schön. Wenn's kommt, dann kommt's eben knüppeldick. Auch im Guten. Das kannst du laut sagen. Kathleen, ey. Kathleen. Mein Gebet als Naturwissenschaftler. Vor dem gesamten Kosmos und jedem einzelnen Gedanken. Jedem Sandkasten, jedem Herbstblatt, jedem Spross, jeder Schabe. Der Kniefall vor dem Zufall. Das alles hier könnte total anders sein. Das ist die absolute Kontingenz. Nichts muss so sein, wie es ist. Ich nicht, sie nicht, diese Schule nicht, die Welt nicht. Hat man das einmal geschluckt, ist die Sinnlosigkeit ein Spielplatz. Alles könnte anders sein. Ich hätte derjenige sein können, der. Eine Laune der Natur, ein Twist in der Hirnwindung und zack, ich, nicht er. Wie dankbar ich dann manchmal bin, das nicht. Dass ich nicht derjenige bin, der. Dass mich nichts Derartiges getroffen hat, das. Man muss sich das immer wieder klar machen, sich den Zufall vor Augen führen, das Davonkommen. Ich nicht. Er. Was war zuerst da? Er, nicht ich. Und insgeheim, ja, insgeheim lache ich mir dabei auch ins Fäustchen, zugegeben. Was? Wie jeder hier. Was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Was war zuerst da? Was? Ja. Was? Und was war nun zuerst da? Der Dotter. Die Leute können sich einfach nicht vorstellen, dass man bei biologischen und überhaupt generell bei allen Prozessen nicht unbedingt chronologisch denken muss, sondern strukturell, räumlich. Aha. Ursache und Wirkung sind nicht unbedingt ein erst das und dann das. Es ist eine Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeiten. Es sind multikausale strukturelle Zusammenhänge, die Zeit und Raum transzendieren. Die Ursache liegt oft in der Zukunft. Aber erklär das mal den Schülern, wenn das schon die Eltern nicht raffen. Also ich wäre schon froh, wenn die Schüler das kausale Schema drauf hätten und wenigstens kapieren würden, dass es so etwas wie Ursache und Wirkung überhaupt gibt. Ja. Ach nee, am kausalen Denken krankt alles, alles. Kleine Frage, wer ist hier eigentlich der Physiker und wer die Philosophin? Und wer ist somit Experte für objektive Kausalzusammenhänge und wer zuständig für verquaste Spinnereien? Die Physiker, die ich aus meinem Studium kannte, waren auch Philosophen. Ja, da mussten sie sich noch finden. Allein die Quantenmechanik. Oh, die Quantenmechanik, Mann. Ich habe mit Ron lang darüber diskutiert. Als hätte auch nur einer von euch Träumern die Quantenmechanik verstanden. Bleibt mal schön bei euren Gedichten, ne? Und den Dottern. Bald ist Konferenz. Tu nicht so. Wie tue ich denn? Ist schon klar, dass da was im Busche ist. Ja, natürlich. Aber was willst du machen? Ich mag ihn ja auch. Ich weiß. Wie du weißt? Ja, wer mag ihn nicht? Wen überhaupt, ne? Wen? Niemanden. Wieso bist du denn so kurz angebunden neuerdings? Was? Nervös? Tag allerseits. Ronald, gerade von dir gesprochen. Ich hoffe nur Schlechtes. Also, Inga mag und beobachtet dich, weiß aber nicht, was davon Ursache ist, was Wirkung. Ist das so? Ich dagegen halte dich weder für Wirkung noch Ursache, sondern für eine Art Interferenz. Das sagte ich und schon schwirrst du zur Türe rein. Glaub ihm kein Wort, Ron. Ich glaube allen immer alles, kommt aufs selbe raus und ich fahre damit besser als jeder Skeptiker. Leon macht Stress. Ja? Aber so passiv-aggressiven Stress, mit dem passiert was. Dann red doch mit ihm, du bist die Stufenleiterin. Red mit ihm. Mit dem kann man gerade nicht reden, ich jedenfalls nicht, der driftet ab. In der Mittelstufe war er doch ganz zugänglich, im Gegensatz zu den meisten anderen. Ja, dann hat es sich jetzt wohl umgekehrt. Und er ist zum Psycho geworden. Bei dem Vater kein Wunder. Wie wurde der Mollenhauer überhaupt Elternsprecher? Und Arzt? Mit solchen Begriffen kommt man übrigens nicht sehr weit. Mit welchen Begriffen? Psycho. Man muss die Dinge aber auch beim Namen nennen dürfen. Psycho ist kein Name, das ist ein Film von Hitchcock. Wenn etwas kippt, muss man es benennen, um sich dagegen zu stemmen. Und wir sind hier unter uns. Schon richtig. Hast du nicht einen Draht zu ihm? Ich weiß nicht, ja. Wenn man zu allen einen Draht hat, läuft der Draht bald heiß, ne? Nur so gesagt. Keine Ahnung, was Leon hat, aber irgendwas hat der. Ich glaube, der vertickt auch. Ich versuch's, okay? Danke. Ich muss. Schöne Freistunde. Bis nachher. Ciao. Die ist doch selber ein Psycho. Wer nicht? Kannst du laut sagen. Du therapiert alle. Die? In Therapie? Es ist inzwischen fast ein Vergehen, keine Therapie zu machen. Jedenfalls in gewissen Kreisen. In unseren Kreisen leider nicht. Ich halte das auch für großen Quatsch. Ja, weiß ich. Moment. Leider nicht? Manchen würde es bestimmt helfen. Sind ja auch erhebliche Belastungen hier. Da muss man robust sein. Da muss man sich fragen, ob man als Sensibelchen am richtigen Platz ist. Das ist paradox. Eine Therapie könnte helfen, wird aber als Makel wahrgenommen. Bei uns zumindest. Bei anderen ist sie dagegen ein Muss. Hattest du nicht auch mal eine? Ich? Nee. Ich bin Naturwissenschaftler. Ich hatte da sowas gehört. Oh, man hört vieles. Man hört sehr vieles, Ronald. Ich gehe mal Ergüsse korrigieren. Ciao, mein Bester. Letztendlich ist er mir zur Dekopuppe geworden. Aha. Er malt seine Bilder, kümmert sich um die Kinder und sieht hübsch aus. Wirklich hübsch, wie aus Porzellan. Manchmal denke ich, er ist zerbrechlich. Beim Sex auch. So fragil beim Sex. Weiß gar nicht, wie ich den anfassen soll, wenn's abgeht. Jedenfalls, das reicht uns. Ich hol's Geld ran, er kann abends in die Szene, ein Whisky, drei Bier. Das ist unser Deal, unausgesprochen. Nur die Fahne macht mir zu schaffen. Die Alkoholfahne, jede Nacht. Und Sarah ist aus erster Ehe? Aus einer alten Verbindung. Deshalb fühlt sie sich außen vor bei den Kleinen. Gut, aber ihre Versetzung ist mitnichten gefährdet. Ganz im Gegenteil, sie ist fast schon ein Überflieger. Mein Mann hat ja auch keinen Ehrgeiz. Er hat einfach keinen Ehrgeiz, das ist schon niedlich. Frau, Kortzen, wieso erzählen Sie mir das alles? Es geht hier um Sarah und nicht um ihre familiäre Situation. Aber das ist doch nicht auseinanderzuhalten. Der greift eins ins andere, der Hintergrund wird zum Vordergrund und umgekehrt. Sarah macht keine Probleme, im Gegenteil. Das wirkt zu Hause aber anders. Was sagt Herr Rupp dazu? Wieso? Der hat Verständnis. Herr Rupp sieht das wie ich. Aber fragen Sie ihn gerne selbst. Das werde ich tun. Wie geht es seiner Frau? Kennen Sie die? Ja. Gut geht's ihr. Sie sind ja bald zu dritt. Schön. Sie sollten sich aber sputen, wenn Sie ihn noch in seiner Sprechstunde erwischen wollen. Er wird nämlich bald keine Zeit mehr haben. Keine Zeit mehr? Toll. Toller Mann, oder? Ja. Perfekter Mann. Na, wie auch immer. Eine Kommilitonin von mir war so verliebt in den. Die redet noch immer davon. 10 Jahre später. Aber böse inzwischen. Frau. Böse, so böse. Dichtet ihm Dinge an. Kommt einfach nicht davon los. Welche Dinge? So Dinge halt. Ich verstehe. Und dreht das Ganze um. Er sei ihr hinterhergestiegen. Wahnsinn. Schon kein Stalker mehr. Schon was anderes. Frau, ich... Irre ist aber nur sie. Völlig durchgedreht. So klassisch mit Valium und Rosé im Bademantel morgens. Kennt man aus alten amerikanischen Filmen. Oder französischen. Über Sarah brauchen Sie sich jedenfalls keine Gedanken zu machen. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Aber danke, Frau... Römmelt. Haben Sie eigentlich Kinder? Danke, Frau Römmelt. Bitte. Und Grüße an die Dekopuppe. Hören Sie das? Diese Kakophonie, dieses Konzert aus Lügen im Äther. Hören Sie ruhig hin. Da. Nichts. Da. Nur Lektion 1. Welcher Äther denn eigentlich? Es gibt keinen Äther. Damit fängt es an, mit solchen Grundungegebenheiten. Durch den Äther, den es nicht gibt, werden die Lügen gesandt, die uns verwirren, die uns im Ungefähren und Falschen leben lassen. So ist das. Was meinen Sie denn, wieso ich so kämpfe? Ich habe mich scharf informiert. Das ist der Unterschied zu den meisten. Und was meinen Sie, was, weil ich mich scharf informiert habe, über mich wiederum für Lügen kursieren? Ja, ich höre auch das. Ich höre scharf hin und höre durch sie hindurch. Durch die Lügen, durch die Leute. Das ist der Unterschied. Im Äther und überall. Frau Rupp, gut, dass ich Sie treffe. Ja, was? Ich bitte Sie, reden Sie Ihrem Mann ins Gewissen. Ich weiß, dass ich bisweilen fiebrig wirke, aber die Kinderkrankheiten sind nicht das Problem. Das sind ganz andere Epidemien, die auf uns warten. Ja, jetzt lachen Sie noch. Noch lachen Sie. Ich lache gar nicht. Die Impfungen schädigen das Abwehrsystem. Das ist die völlig falsche Baustelle. Und Ihr Mann ist weisungsbefugt, das Ganze zu unterbinden. Ist er nicht? Bald ist er es. Und wenn er sich in dieser Sache kooperativ zeigt, werde ich mich ihm nicht in den Weg stellen. Wissen Sie, wie das ist, wenn ein neuer Virus entsteht? Was das für Folgen haben kann? Ich denke schon. Viele Krankheiten sind einfach profitable Impfschäden. Man muss sich informieren. Ich bin informiert. Ich werde meinen Mann Ihre Bedenken ausrichten. Aber er kann keine Revolutionen herbeizaubern. Aber Reformen kann er anstoßen. Und wir wollen ihn doch nicht verhindern müssen. Das hört sich fast wie eine Erpressung an. Es kommt nicht darauf an, wie sich die Dinge anhören, sondern was sie bewirken. Verstehen Sie? Nein. Dann denken Sie mal drüber nach. Also bitte, kümmern Sie sich mal lieber um Ihren Sohn. Was soll denn mit meinem Sohn sein? Dem täte eine Impfung vielleicht ganz gut, was ich so höre. Das ist ja allerhand. Was hören Sie denn so, wenn ich fragen darf? Und welche Impfung? Das war ein Bild. Es geht auch um geistige Gesundheit. Es ist irgendwie alles gedanklich verseucht gerade. Die Atmosphäre, das Netz, ich meine... Das wird ja immer besser. Das gefällt mir jetzt richtig gut. Und was genau soll mein Sohn gedanklich verseucht haben? Vielleicht müsste man ihm einfach mal zuhören. Jetzt... Sie wollen mir also sagen, ich würde ihm nicht zuhören. Hören Sie, es tut mir leid, ich habe überreagiert. Geistige Gesundheit, das ist gut, Frau Rupp. Das merke ich mir. Tun Sie das. Das fällt Ihrem Mann noch auf die Füße. Ich bin ich und mein Mann ist mein Mann. Geht das in Ihren Kopf hinein? Bald kippt der ganze Tümpel. Und dann sehen wir, wer oben schwimmt. Schönen Tag noch. Was? Glotz nicht so, du Freak. Ich glotze, wann ich will und wie. Du glotzt doch auch. Den an. Wen? Den. Ganz feucht wirst du. Boah, Ekel. Ich melde das nicht, weil du mir leid tust. Du meldest es nicht, weil es wahr ist. Nein, weil du mir leid tust. Mitleid gibt es nicht. Mitleid ist Verachtung. Dann verachte ich dich eben. Und zwar zutiefst, du Psycho-Wichser. Leon. Wie geht's? Gut. Wirklich? Ich höre Gegenteiliges. Was die Opfer so labern, was, Herr Rupp? Du stehst ganz allein mit dem, was du denkst, oder? Wieso, was denke ich denn? Weiß ich nicht. Was du andeutest? Was deute ich denn an? Sachen? Sachen aus dem Netz, die die Leute gemeinhin als Verschwörungstheorien abtun. Um den Wahrheitsgehalt dieser Sachen geht es mir jetzt aber gar nicht. Das ist eine andere Diskussion. Es geht darum, ob du denkst, keiner ist wie du. Und du bist allein. Ich kenne genügend, die sind wie ich. Hm. Kennst du sie persönlich? Was heißt das persönlich? Von Angesicht zu Angesicht. Das ist nicht persönlich. Pass auf, dass du nicht mit deinem Avatar verwächst. Ah. Und wo ist ihr zweites Ich? Was meinst du? Sie verstecken sich doch. Mein Avatar strahlt. Ihrer liegt irgendwo im Keller. Leon, anders. Bist du, wenn du an die Schule denkst, völlig abgetrennt von allem und allen? Weiß nicht. Das kenne ich nämlich. Was kennen Sie? Diese Zustände, man ist wie hinter Glas. Alter, was für Glas? Glaubst du, ich war immer der Lehrer, der ich jetzt bin? Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es ist, vermeintlich alleine zu sein, wenn die anderen scheinbar nur über einen, aber nie mit einem sprechen. Kennst du den Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend? Nein. Ich will dir etwas sagen. Alles ändert sich. Nichts bleibt gleich. Wir sind Kippfiguren. Der Hintergrund wird zum Vordergrund und umgekehrt. Die Positionen sind ständig in Bewegung. Hab Geduld mit dir. Lass es zu, aber lass auch die anderen zu. In dir. Da mag Glas sein, aber man sieht einander. Man kann einander sehen. Du denkst jetzt, das ist Pädagogengequatsche, oder? Und woher wollen Sie das kennen? Ich hatte früher Segelohren. Kein großes Ding, aber ein Ding. Das ist doch was ganz anderes. Die denken, ich bin verrückt und sie kommen mir mit Segelohren? Ja, das ist was ganz anderes. Aber auch das drückt einem ganz schön aufs Gemüt. Und fast wäre das Gemüt dran erkrankt. Haben Sie das operieren lassen? Vielleicht. Krass. Ich würde nichts operieren lassen, nie. Siehst du, du bist nicht verrückt. Keine Medikamente, keine Spritze, nichts. Kommt mir nicht in die Tüte. Ich weiß schon, kein Impfen. Dass man psychische Grenzsituationen erleiden muss, heißt noch lange nicht, dass man automatisch zu einem kranken oder schlechten Menschen wird. Eher im Gegenteil. Okay. Wir können Lichtsignale senden, Worte sagen, einander erkennen. Das Glas ist keine Mauer. Okay. Und Leon, morgen Wiener Kongress, ja? Ja? Okay. Hand drauf. Ob das Impfen also das gesunde Kind ganz gegen den eigentlichen Zweck nicht erst krank macht, ist die Frage. Ich weiß, dass Herr Schütz und Herr Dr. Rupp die Option zum Impfen aufrechterhalten müssen und wollen. Ich als Arzt und Elternsprecher will Sie aber warnen vor dieser Verblendung. So. Und zwar eindringlich. Der Kongress tanzt. Also sie hieß das. Das war auch ein gesellschaftliches Ding. Wisst ihr, die haben da gut gefeiert. Metternich und Alexander der Erste. 1815. Das Perverse ist, das war, dass die Macht neu aufgeteilt wurde. Nach Napoleons Niederlage. Dass sich dann, wisst ihr, da haben sich 90.000 Leute getroffen und nur eine Handvoll hat entschieden, wie Europa, also wie das aufzuteilen ist, ja? Ihr Kind kann durch das Impfen schwer geschädigt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Kind durch eine Impfung erkrankt, ist höher, als dass es an der Krankheit erkrankt, vor der es die Impfung vorgeblich schützt. Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis für die Wirksamkeit des Impfens. Ich wiederhole, es gibt nur Lobbys und die Pharmaindustrie. Und es geht hier nicht um irgendwelche Versuchskaninchen. Es geht um unsere Kinder, verdammt! Mein Neffe wurde durch einen Impffehler gehörlos. Es ist die Pest. Das war eine Handvoll Leute damals, die das entschieden haben. Eine Handvoll. Und darunter miese Typen, zum Beispiel Talleyrand. Talleyrand? Ja, ist doch egal. Der hat einen Haufen Scheiße in Seidenstrümpfen, wurde der genannt. Egal, der Kongress tanzte. Was heißt das? Der Kongress tanzte. Ja, das heißt, dass Metternich und Alexander der Erste, die haben einfach dieselben Bitches geknallt, ja? Bitches wie euch. Es ging ums Gleichgewicht der Mächte. Die Schädlichkeit des Impfens ist seit 50 Jahren bekannt. Ach nein, Pasteur selbst war sich schon der Impflüge, wie private Aufzeichnungen offenbaren, völlig bewusst. Aber wieso ein Geschäft zerstören, das läuft? Auch wenn Herr Schütz und sein kommender Nachfolger, Herr Dr. Rupp, offenbar ganz anderer Meinung sind. Aber hier herrscht Meinungsfreiheit. Und man sollte sich zweimal überlegen, ob man sein Kind wie einen Mensch oder wie einen Junkie behandelt. Ja, Herr Dr. Rupp wird Direktor. Das wussten aber Sie Mächte noch nicht. Aber Mächte sind nie im Gleichgewicht. Also was 100 Jahre später in Versailles angeblich völlig misslang, das sollte hier zu einer Stabilität führen. Vorübergehend anscheinend, ja? Scheinbar. Aber es waren abgekartete, es waren 9 Monate. 90.000 Leute, aber es waren abgekartete, es war ein Spiel, wisst ihr, das war wie bei den Bilderbergern. Oh. Kennt ihr die? Bilderberger. Ruhe. In verschlossenen Hinterzimmern, da wird die Macht, das wird alles im kleinen Kreis, das ist alles abgekartet. Und wir? Ich als Elternsprecher dumm. Freue mich jedoch auf die Zusammenarbeit, Herr Dr. Rupp. Wir sehen dem, trotz der Meinungsverschiedenheit in diesen medizinischen Fragen, mit Freude entgegen. Da wird die Macht scheinbar, also ohne uns, schon 1815, wenn man, was die, nein, was, nichts, egal, Ende. Ach, das ist ja ein Zufall. Ich bin die Mutter von Sarah, hallo. Welche Sarah? Die Musterschülerin ihres Mannes. Und wir kennen uns von... Vom Elternabend. Oder vom Schulfest? Schulfest kann sein. Gut sehen Sie aus. Danke. Wirklich. Man sieht es noch gar nicht. Was? Das kleine Glück. Woher... Passen Sie aber bloß auf, diese Dinge vererben sich. Welche Dinge? Diese unsäglichen Dinge. Wer sind Sie? Nur eine Mutter. Nur eine Mutter? Kennen Sie Ihren Mann überhaupt? Was? Kennen Sie Roland? Ronald! Wissen Sie, woher er kommt? Aus welchen Verhältnissen? Natürlich. Ich wage das zu bezweifeln. Sie wissen noch nicht einmal seinen wahren Namen. Was? Das kann ja heiter werden. Bis später. Auf den produktiven Dissens. Ich habe mich bereits mit Ihrer Frau in dieser Disziplin geübt. Gab es Streit? So würde ich das nicht nennen wollen. Wir hatten lediglich einen Disput über geistige Gesundheit. Und was war da der Streitpunkt? Sie scheint sich Sorgen zu machen, Ihre Frau. Und das beredet sie dann mit Ihnen? Offensichtlich. Aha. Was erzählen Sie eigentlich über meinen Sohn herum? Was soll ich denn erzählen? Ihre Frau spielte da auf etwas an. Worauf? Das frage ich Sie. Ich erzähle nichts herum. Ich rede mit ihm. Gerade gestern habe ich mit Ihrem Sohn ein offenes Gespräch geführt. Ach, und worüber? Ihr Sohn scheint sich ein wenig abzukapseln von der Schulgemeinschaft. Solche Meldungen höre ich jedenfalls vermehrt. Da wollte ich ihn einladen, mir zu erzählen, was da vor sich geht. Mhm. Und was geht da vor sich? Ich würde sagen, er nimmt die Realität des Netzes ernster als die, die ihn in Wahrheit umgibt. Wie kommen Sie auf sowas? Durch das, was er sagt. Ein Hohn, wie du hektisch scheißt, was du knallst. Bitte? Sie haben mich verstanden. Nein? Mein Sohn ist ein kritischer Geist, das ist alles. Sicher, deshalb fordere und fördere ich ihn auch besonders. Wir sind eine kritische Familie, die sich vom Mainstream nicht alles sagen lässt. Und hüten Sie sich, ihn in der Impffrage beeinflussen zu wollen. Die Impffrage steht exemplarisch. Das Impfen ist keine Pflicht, Herr Mollenhauer. Es ist eine Empfehlung. Es dient der Vorbeugung. Ihre Argumente waren auch schon mal gedrechselter. Bitte? Ihre Argumente waren auch schon mal gedrechselter. Kann sein. Das Impfen ist die Pest. Sie lösen dadurch kommende Seuchen aus, das wissen Sie nur nicht. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir wissen. Sie wissen mehr, als Sie zugeben. Irgendwas führen Sie im Schilde. Hören Sie auf, meinen Sohn zu indoktrinieren. Ich warne Sie. Sie bestimmen nicht, was Realität ist und was nicht. Sie sind doch nur ein Spinner. Was? Ich habe doch keinen Schimmer von Ihrem Sohn. Sie haben etwas anderes gesagt. Ich habe es genau gehört. Etwas stimmt mit Ihnen nicht, Rob. Ich rieche das. Wie damals bei meinem Erzieher, Herrn Swoboda. Der redete auch so, so schillernd. Nicht ganz hier und nicht ganz da. Und wenn Sie so weitermachen, recherchiere ich mal los. Es gibt da ein paar hochpotente Facebook-Tools, die Vergangenheit betreffend. Nur weil Sie jetzt Direktor werden, sind Sie lange nicht sakrosankt. Im Gegenteil, Rob. Ganz im Gegenteil. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Schönes Leben. Leben. Schönes Stöbern und Streben. Schönes Erheben neuer Belege. Im Weben steter Erhebungen meiner Störungen und Verschwörungen, bis ich mich ergebe. Schönes Meschen und Trashen in Narben bracher Äcker durch verkackte Versprecher. Ich meine Verdrescher, ihr Blagen, Plagen und Säcke. Schönes Hacken vertrackter Fakten und Action, Aktion der Akten und Akte, die mich nach Zahlen malen. Rote Ziffern zwischen toten Kiffern und Seelen, mich mit dem Alten zu vermählen. Dass euch... Herr Hupp! Was ist denn? Endlich! Sie haben doch Sprechstunde. Ja. Natürlich, bitte. Schon jetzt so viel zu tun? Nein, nein. Finde ich aber sexy. Danke. Worum geht's, Frau... Wegen Sarah. Ich glaube... Mit Sarah ist alles in Ordnung. Die Situation zu Hause setzt Sie unter Druck. Ach, davon kommt hier nichts an. Können Sie denn damit reden? Als überarbeiteter Junggeselle? Ich bin verheiratet. Ach, läuft gut? Läuft bestens. Bei mir auch? Schön. Aber man kann es ja noch schöner haben. Sie sind Sarahs Mutter? Sie erwarten ein Kind, nicht wahr? Gratuliere. Danke. Soll ich Ihnen vorbuchstabieren, wie gut Sarah sich macht? Fast muss man aufpassen, dass sie nicht zur Streberin wird. Wie ekelhaft wäre das denn? Ich war nie eine Streberin. Zu wild dafür. Und so unwild sollen Sie ja auch nicht gewesen sein. Bitte? Erinnern Sie sich an eine Claire? Nein. Wer ist das? Eine Bekannte von mir. Lange Locken, großer Busen. Die kennt sie noch aus dem Studium. Ah, Claire, lang her. Dichten Sie wieder. Claire hat mir einiges von Ihnen erzählt, Roland. Manches glaube ich, manches nicht, wissen Sie. Man kann es sich ja aussuchen, nicht wahr? Was man glaubt oder nicht glaubt, was man tut oder nicht tut. Ja, so ist das wohl... Wir haben gerne mal über die Stränge geschlagen, damals. Lustig. Ist das Studentenleben was? Klar. Gesoffen haben wir bisweilen wie die Löcher. Und besoffen dann schön eingelocht. Ich mag Sie, Herr Rupp. Das müssen Sie wissen. Sympathie ist eine Basis. Wofür? Für alles. Für das Verhältnis zwischen Erziehungsberechtigten und Erziehungsberufenen. Ein Verhältnis, wollen Sie also? Nein. Ich bin dein Spiegel, Roland. Ich hab euch gesehen beim Dreier. Ich hab gesehen, wie die Liebe zuschlug. Gott, jetzt ist sie auch noch verliebt, dachte ich, bei einem Dreier. Ich verstehe kein Wort. Ich bin die Frau mit dem Stecker und wenn du nicht spurst, werde ich ihn dir ziehen. Dann werde ich dir den Saft abdrehen. Ich werde ihn dir so oder so abdrehen, Roland. Du heißt doch in Wirklichkeit Roland, nicht wahr? Claire? Sag, kann man die Türen hier abschließen? Nein. Umso geiler, oder? Kickt. Frau, ich weiß nicht, Sie überfordern mich gerade. Schon wieder überfordert. Alle wollen was. Sexy. Ich bin's wirklich. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Und wenn ich es weiß, will ich es nicht wissen. Blödsinn. Zeig mir, wer du wirklich bist. Ich... Sei ruhig. Wieso ist Claire... Wieso bin ich nie von dir losgekommen, hm? Zeig's mir. Los. Aber... Fick mich. Los. Fick mich. Ich... kenne sie gar nicht. Das ist doch die geilste Männerfantasie, die ich dir hier biete. Und du demütigst mich? Du glaubst wohl, ich weiß nicht, wer du bist? Ich habe dich immer erkannt. Und ich weiß, was du Claire angetan hast. Ich weiß Dinge, Mann. Kommen Sie hoch! Gut, nicht schlimm, oder was? Nicht schlimm! Nichts passiert! Hier, lies mal. Was ist das? Gedichtband. Der Quatsch von Schütz? Nein, von Ronald. Aha. Von wann? 2005 oder so. Gedichte? Ja. Und? Lies halt. Psy-Schokolade, Muttermundart? Wortspielereien. Ah. Psy-Schokolade, der Muttermundart, löffle ich sinnig, schlürfe ich zart, aus deinem verseuchten, vergeilten Schoß. Mich Fötus weg, versetz mir den Stoß ins Fontanellchen mit Wörtern stahlhart. Psy-Schokolade der Muttermund. Ah, das ist ja krank. Das ist Kunst. Nicht sehr kunstfertig, aber Kunst. Das hier, sind das schlechter Fantasien? Und hier, Sex mit Tieren oder was? Gedeckt von der Kunstfreiheit. Aber doch nicht als Lehrer. Auch Lehrer dürfen Kunst machen. Das ist keine Kunst, das ist authentisch. Ja, der ist wirklich krank. Wo ist der Unterschied? Weiß ich nicht. Es hat Metren und reimt sich. Und wenn ich jetzt eine Morddrohung in Reimen schreibe und sie dir schicke, dann ist das keine Morddrohung mehr? Kommt drauf an, wie du dich danach verhältst. Nee. Ich bin Naturwissenschaftler und habe mit so einer Krankenkacke nichts zu schaffen. Du bist Naturwissenschaftler und das hier sind alles neuronale Prozesse, die sich als Druckerschwärze materialisiert haben. Das sind Indizien. Wofür? Uff. Okay, gib wieder her. Nein. Doch, komm. Nein. Ich wollte nur, doch. Du wolltest es mir doch unterjubeln, ne? Du willst doch, dass es bekannt wird. Tu doch nicht so unschuldig. Entschuldigung? Darf ich stören? Also, Frau, wie gesagt, Sie, Sarah ist wirklich schon seit Monaten auf dem besten Weg. Ich muss etwas melden. Was melden? Sie sehen ja echt. Wie sehen Sie denn? Sie sehen ja aus. Wurden Sie angegriffen? Nein. Aber Sie sehen wirklich. Es geht um einen Fakt. Ein Fakt muss ich melden. Eine Tatsache. Fakten? Ja, ich liebe Fakten. Jetzt halt mal den Rand. Solange die Fakten und nicht die Reime sprechen, gerne. Frauen, du stehst da wie hinter Glas. Was soll das heißen? Hinter Glas halt. Wie so eine Strebernutte in Hamburg. Auf die du dir dann einen runterholst, was? Schönes Referat übrigens. Hast du ausgezeichnet hingekriegt, deine Inkompetenz in allen Belangen unter Beweis zu stellen. Halt die Fresse! Ist kein Beinbruch, Leon. Ist nur ein Hirnbruch bei dir. Echt, halt dein verficktes Maul. Geh zu deiner Klapsenmutter. Was soll auch dabei rumkommen, wenn einer sein Nullwissen aus YouTube-Videos zusammenstückelt, die er nicht mal durchdringt und nur Fetzen hängen bleiben, die dann notdürftig zu einem stümperhaften Weltbildersatz geflickt werden? Krude, dumm, verschwörungstheoretisch. Ach, was heißt theoretisch? Das Wort ist viel zu hoch für deinen Dreck. Was soll auch dabei rumkommen, hä? Wenn einer keinen geraden Satz hinkriegt, weil er hinter allem etwas anderes vermutet, als da wirklich ist. Du kannst mir ja nicht mal in die Augen gucken. Aber ich bete nur, dass du nicht im Darknet unterwegs bist, du Psycho. Wichs einfach weiter, dann schadest du keinem. Ich sag dir, ich schwöre. Mach's gut. Man kennt es aus Zeitschriften, wie die Wege des Attentäters verlaufen. Treppe hoch, Tür auf, Tür bleibt offen, weiter. Tür auf, Tür bleibt offen, weiter. Was ist das für eine Macht, Menschen zu töten? Wie fühlt es sich an, wenn man durch die Gänge saust, als Körper wie als Geschoss? Ein Irrläufer im Irrgarten, ach, ich dichte schon wieder alte Leidenschaften, alte Verfehlungen. Irrwege, mein Gedichtband von 1992, wenn das Blut hochspritzt. Oder die Kugel sich nüchtern in die nächste Stirn versenkt, in einen Brustkorb ohne Widerstand dann, ganz trocken, wenig sensationell. Und doch, es knallt. Es knallt zum Himmel hoch, dass wir aus allen Wolken fallen. Und am Ende des Weges sitze ich dann als Gestank an meinem Jugendstil-Schreibtisch und bin der Endgegner, wie sie es nennen. Letztes Level, wie sie es nennen. Und werde nach einem kurzen Dialog umgenietet. Aber ganz nüchtern, ganz nebensächlich, wie eine Endnote wegnotiert. Ich, der ich doch helfen und lehren und formen wollte. Ich, der Philanthrop als Endgegner, Mein Schreibtisch, der letzte Akt des Spiels? Hat es womöglich eine Logik? Keimt in jeder Fürsorge ein Gewaltakt? Und vielleicht haben Sie recht. Vielleicht bin ich der Feind. Vielleicht bin ich die Wurzel des Übels. Mein Weggang die Lösung. Mein Sohn! Aber das kann man ja keinem erzählen. Jetzt machen Sie sich nicht schon wieder lächerlich. Mein Sohn! Wie erst sich selbst. Wer hat meinen Sohn denn verrückt gemacht, hä? Ein Verrückter womöglich? Herr Dr. Mollenhauer, Ihr Sohn kann nicht auf dieser Schule bleiben. Wir haben das schon besprochen. Es geht nicht. Wir wollen doch eine kleine lächerliche Prügelei unter Kindern nicht zum Skandal hochjatzen, während die Ursache des Ganzen, ein offensichtlicher Irrer nämlich, noch immer frei herumläuft, um unseren Kindern weiter schön die Köpfe zu verdrehen, dabei auch noch en passant unsere Frauen zu begrapschen. Was? Schönen Tag noch. Leon hat sich auf Sie berufen. Das war der Versuch. Das ist meine Schuld. Ich habe Herrn Rupp darum gebeten, mit Leon zu reden, obwohl der nicht in seinen Betreuungsbereich fällt. Keiner konnte wissen, dass er dann ausflippt und... Konnte man offensichtlich doch wissen. Hatte sie nur gewaltsam misshandelt oder auch tätlich missbraucht? Also sexuell. Ach, so viel wir wissen nicht. Haben Sarahs Eltern vor, irgendwelche rechtlichen Maßnahmen einzuleiten? Verletzung der Aufsichtspflicht, Schmerzensgeld. Das wissen wir noch nicht. Sehr unvorteilhaft, das alles. Aber leider nur ein Nebenschauplatz, Herr Rupp. Ja. Ich habe dieses Treffen einberufen, weil es, wie Sie wissen, eine Meldung gab. Dazu kursieren neuerdings Gerüchte. Na, neuerdings ist untertrieben. Ich bin kein Freund von Gerüchten. Nur sind sie leider unvermeidlich. Diese Meldung jedenfalls, um die es geht, sie besagt, dass Sie eine Frau in Ihrem Büro unsittlich angegangen hätten. Ich? Sie? Diese Frau hat mich überfallen. Angefallen. Also diese Frau ist auch wirklich ein seltsamer Charakter. Das muss ich hier einmal festhalten. Diese Frau ist übrigens auch noch Sarahs Mutter. Nur ein Fakt. Sehr unglückliche Koinzidenzen. Ihre Tochter wird Sie wohl von der Schule nehmen. Dennoch, also sie ist... wirklich seltsam. Wie auch immer Ihre Persönlichkeitsstruktur beschaffen ist, die Dame legt derzeit keinen Wert auf die Verfolgung dieses Vorfalls zwischen Ihnen beiden. Und sie wird ihre Gründe haben. Wer hier wen übergriffig behandelt hat, ist also nicht zu eruieren und für uns auch nicht von weiterem, es sei denn von boulevardeskem Interesse, welches wir allerdings tunlichst unterbinden sollten. Nur hat sie noch eine andere Meldung gemacht, die, wenn ich es genau bedenke, sehr viel schwerer wiegt. Sie meint, sie kenne sie noch aus dem Studium. Angesichts der Vorfälle ist sie nun gewiss nicht die zuverlässigste Quelle. Dennoch ist, was gesagt wurde, in der Welt. Und wir müssen dem Gesagten nachgehen, denn die Welt ist, was das Wort ist. Jedenfalls hat sie Stein und Bein geschworen, dass, wie soll ich sagen... Ich weiß schon, worauf es hinausläuft. Ja? Ich muss es trotzdem aussprechen, dass Sie, Herr Rupp, eine schwere psychische Krankheit hätten. Diese Meldung stimmt leider auch mit den Gerüchten überein, die hier neuerdings kursieren. Also neuerdings nun nicht. Sie seien manisch-depressiv, heißt es. Es gab mal eine entsprechende Diagnose, ja. Ich kenne mich nicht aus. Erzählen Sie mir etwas über diese Krankheit. Erhellen Sie uns die Hintergründe. Ich habe Frau Römmelt und Herrn Falkenstein hinzugezogen, da nicht zu vermeiden ist, dass dies eine öffentliche Angelegenheit wird. Also, trainieren wir schon mal. Das ist... Also, gut. Das ist 10 Jahre her. Seit 10 Jahren lebe ich völlig solide und verantwortlich über meinen Beruf aus, und zwar erfolgreich. Es war nur eine Phase. Eine Phase? Ja. Dann wäre es nicht manisch-depressiv. Da gibt es immer mehrere Schübe im Laufe des Lebens. Hast du dich da jetzt kundig gemacht, oder wie? Ja, das ist Allgemeinwissen. Aha. Nehmen Sie Medikamente. Ja, Lithium. Ich führe ein völlig beschwerdefreies Leben damit. Das wissen wir schon. Hier geht's um was anderes, Rupp. Wie äußert sich diese Krankheit, wenn sie akut ist? Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt? So in etwa. Das kennen wir doch alle. Es ist extremer. Man fühlt sich wie in einem riesigen Drama. Alles meint und betrifft einen selbst. Man wird von jedem Wort, jeder Regung verfolgt. Fühlt sich wie Nazi und Jude in einem. Nazi und Jude? Deutsche Psychotiker ticken da sicherlich anders als beispielsweise Französische. Man kann durchaus sagen, dass man neben sich steht. Mann, Mann, Mann. Und du? Ich machte Schulden und wurde teilweise laut. Laut? Laut ist noch kein Verbrechen. Wir alle sollten manchmal etwas lauter sein, oder? Greift man Leute an? Manche tun das. Sie? Nein, nicht, dass ich wüsste. Komm, du erinnerst dich doch. Du tust nur so, als ob du dich nicht erinnerst. Wie? Sie wissen es nicht mehr? Doch. Nein, habe ich nicht. Herr Rupp, ich will Sie nicht verhören. Keiner hier. Aber wir müssen das Bild noch etwas schärfer kriegen. Hä? Ist die Krankheit heilbar? In dem Sinne, dass es symptomfreie Jahre, Jahrzehnte gibt, ja. Aber ein Arzt würde Ihnen die Diagnose stellen, dass Sie noch immer an dieser Krankheit leiden. Ja. Auch wenn sie keine Rolle mehr in meinem Leben spielt. Und? Bist du nun gesund oder nicht? Bin ich. Du wurdest aber stationär behandelt. Ja. In einer geschlossenen? Ja, weil auf der offenen kein Platz war. Lassen Sie uns einmal kurz allein, bitte. Bitte. Ja. Rupp, haben Sie beim Amtsarzt gelogen? Wie? Vor dem Dienstantritt. Beim Amtsarzt, bei der Untersuchung, der Dienstärztlichen. Sie verstehen mich doch. Haben Sie da was verschwiegen? Nein. Nein? Nein. Das übersteigt meine Erfahrung. Was soll man da tun? Ich kämpfe um Sie, Rupp. Ich habe die Falle im Garten schon aufgesetzt. Bitte? Ich habe alle meine Karten auf Sie gesetzt. Ach. Man lässt eine Kraft wie Sie doch nicht einfach fallen. Geht es hier also schon ums Fallen? Nein. Wie meinen Sie das? Egal. Um Ihre Festanstellung geht es eh nicht. Aber um den Direktoratsposten, um den geht es gewiss. Was ist das für eine Geschichte mit dieser Frau? Was? Sie verstehen mich doch, was das für eine Geschichte mit der Frau ist. Sie ist einfach verrückt. Das sagen Sie. Die beiden sind weg. Jetzt reden Sie mal offen. Da kursieren Stalking-Vorwürfe. Bitte? Ja. Absurd. Aber klar, ist die Tür auf, laufen die Böswilligen in Massen durch. Welche Tür? Treffen die Vorwürfe denn nicht zu? Welche jetzt? Die von vorgestern oder die von damals? Suchen Sie es sich aus. Nein, sie treffen nicht zu. Ich kann mich jedenfalls nicht an derartiges erinnern. Wieso können Sie sich denn nicht erinnern? Das gehört dazu, zum Krankheitsbild. Lauter Unsicherheitsfaktoren. Ich weiß nicht, was jetzt zu tun ist. Die Leute warten auf Erklärungen. Die warten auf Sie, Rupp. Mann, was sollte dieses Versteckspiel? Offensichtlich gab es gute Gründe für ein Versteckspiel. Sonst gäbe es jetzt nicht diese Situation. Die Situation war schon immer da. Manche sind geeignet für einen Beruf und manche eben nicht. Offensichtlich bin ich seit Jahren mehr als geeignet für meinen Beruf. Und nichts spricht dagegen, dass das auch weiterhin so bleiben wird. Erinnern Sie sich doch an Ihre Rede vor ein paar Wochen. Seit Jahren, ja. Aber was ist mit dem ganzen Leben, Herr Rupp? Kann man davon ausgehen, dass Sie nie wieder eine solche manische Episode haben werden? Davon kann man ausgehen. Das ist sicher. Lügen Sie wieder? Nein. Hier gibt es keine Wahrheit und also auch keine Lüge. Was soll denn das wieder heißen? Hier gibt es keine Lüge. dass die Prognosen ins Leere laufen. Aber ich bin mir gewiss. Ich weiß, was ich bin und was ich sein werde. Merken Sie es, wenn so eine Phase sich ankündigt? Ja. Wie kündigt sich das an? Ich missverstehe dann alles. Höre falsch. Wie falsch? Alles redet dann von mir. So künstlich. In Reimen sogar manchmal. In Reimen? Eine Dichterkrankheit, was? Rob, Sie sehen mich ratlos. Vielleicht muss ich die Flucht nach vorn wagen. Eine Rede halten vor der Elternschaft. Mich erklären. Ich weiß es nicht. Was weiß ich schon? Wenn ich doch seit Jahren ignorant hier an meinem blöden Schreibtisch saß, wie so eine blöde Skulptur aus totem Stein. Mir bröselt alles weg gerade. Was für ein blinder alter Narr ich bin. Ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen jetzt? Sie sind sich gar nicht des Ausmaßes bewusst. Und natürlich geht es um Wahrheit und Lüge. Natürlich gibt es Tatsachen. Natürlich. Und ich werde sie liefern. Ich kämpfe um sie. Kämpfen Sie auch, verdammt. Kämpfen Sie, Rob. Sie wissen es. Was genau? Sie wissen von meiner Disposition. Wie ist das rausgekommen? Ich habe es Ihnen gesagt. Und wie haben Sie reagiert? Skeptisch. Haben mich verhört. Und jetzt? Es ist ein Desaster. Es ist eine Chance. Ein Desaster. Aber eine Chance. Man muss es als mögliche Befreiung sehen. Das japanische Schriftzeichen für Krise und Chance ist... Ich bitte dich nicht sowas jetzt. Wir sind hier nicht in einem deiner Glücksseminare. Was soll das denn heißen, Glücksseminare? Was es heißt. Wir sind hier aber auch nicht in der Schule, mäßige dich im Ton. Was ist mit dieser Frau? Welche Frau? Du weißt schon. Ich weiß nicht. Mich hat einer angesprochen. Was hat sie gesagt? Wirres Zeug, Andeutung. Worüber? Das weiß ich auch nicht. Wieso fragst du dann, wenn es wirr war? Weil es eine seltsame Begegnung war. Alle deuten was an, ohne einen blassen Schimmer zu haben. Aber andeuten, andeuten, wirr und dumm. Ich muss nach vorne gehen, allen in die Fresse schlagen. Sagen, ich meine in die Fresse sagen, was der Fall ist. Ins Gesicht meine ich. Rausrücken mit der Sprache oder mit der Geschichte, mit dem, was da ist. Und was ist da? Erzähl es mir. Ich habe es dir schon erzählt. In Bruchstücken, wenn du es mir nicht erzählen kannst, wieder an den anderen. Und definiere ich mich nur über dich oder was? Was für eine Konstruktion ist denn das, dieses Leben? Hier sind zwei Menschen. Und da ist nur einer, du. Und doch sollen wir ohne dich hier nichts verloren haben? Hier sind zwei Menschen. Wie eine Drecksmatrioschka stehe ich hier und frage mich, ob die Gene eines anderen nicht doch die besseren gewesen wären. Das muss auch mal zur Sprache kommen. Das ist nämlich ganz normales Denken. Und wenn ich will, drehe ich die ganze Scheiße hier um und erzähle mal ungefragt meine Geschichte. Dann sieht es nämlich anders aus, ganz anders. Das sage ich dir aber nicht. Das ist ein totaler Makel und der färbt auf uns alle ab. Meinen Sie? Ja, das ist eine Zeitbombe. Es ist dies eine heikle, höchst diffizile Situation. Wir wollen die Kinder schützen, aber wir wollen Ron auch nicht diskriminieren. Zudem wollen wir nicht im öffentlichen Ansehen zu einer Schule werden, die diskriminiert. Verstehen Sie? Es geht um unseren Ruf, aber es geht auch um einen Menschen. Aber es geht auch um unseren Ruf und es geht um die Kinder. Entschuldigung, aber das ist eine Gefahr. Entschuldigung, aber ich muss hier so direkt und offen sein. Entschuldigen, wir wollen ihn nicht in eine bestimmte Ecke stellen. Ich jedenfalls nicht, aber so geht das nicht. Ich weiß, dass man mir hier ein Eigeninteresse unterstellen kann, aber Entschuldigung, den Posten des Direktors mit einem psychisch kranken Menschen zu besetzen, ist fahrlässig. Also, so leid es mir tut. Ich weiß. Ich weiß. Ich auch. Ich weiß auch. Hat er nun gelogen oder nicht? Ja. Dann muss er auch die Konsequenzen tragen. Heißt du eigentlich anders, Ronald? Wie anders? Nein. Roland? Wie kommst du denn darauf? Gregory war das. Gregory hieß eigentlich Georg, richtig? Du wirfst dir gehörig was durcheinander. Mit dem war ich auch nicht so entartet. Was? Mit dem war ich nicht verheiratet. Weil er homosexuell war. Was weißt du denn schon von solchen Dingen? Auf seinen Samen warst du aber trotzdem scharf. Bitte? Hast du mir doch gesagt in der einen Nacht. Als du so betrunken warst, es war vor 7 Jahren. Wo kommt das denn jetzt her? Arbeitet in mir? Arbeitet in dir und... Wenn in dir irgendeine Scheiße arbeitet, muss ich sie ständig wegwischen, oder was? Du bist der, der hier alles durcheinander wirft. Komm mal zu dir. Ich bin bei mir und bei uns. Nur scheinst du ja alles immer gleich weiterzutratschen. Was? Wem? Dem Mollenhauer zum Beispiel. Geistige Gesundheit. Was soll das? Du unterminierst meine Position. Gerade jetzt? Ich hab dem gar nichts erzählt. Komm. Ach. Komm. Ach. Uns kann nichts Schlimmes passieren. Hörst du mich? Uns kann nichts Schlimmes passieren. Bleiben wir einfach ehrlich. Was mache ich denn jetzt? Einfach abwarten. Das fällt mir schwer. Und du? Was machst du überhaupt jetzt? Was ist, wenn das Geld knapp wird? Nichts ist dann. Was war das? Was denn? Dieses... In der Erdhöfe. Der Atmosphäre. Da... War nichts? Nein. Herr Schütz? Leon, wie bist du hier reingekommen? Durch die Tür. Mach dich weg, sofort. Du ruinierst den Ruf meiner Schule. Lassen Sie mich kurz etwas sagen, bitte. Ich hole deinen Vater. Ich hole die Polizei. Bleib da. Ich bewege mich nicht. Hast du eine Waffe? Nein, natürlich nicht. Was denken Sie? Das Naheliegende. Herr Schütz, nur kurz, wirklich. Was? Ich möchte nicht zurück auf die Schule. Aber ich möchte sagen, dass ich nicht nur das bin, was Sie von mir kennengelernt haben. Ich verändere mich. Geschenkt. Alles verändert sich und doch nichts. Dafür bist du zurückgekommen? Machst hier Radau? Ich mache kein Radau. Du bist Radau. Und Herr Rupp, der hat damit nichts zu tun. Der wollte mir nur helfen. Schieben Sie alles auf mich. Ich will nicht, dass er gekündigt wird. Wird er doch gar nicht. Doch, wird er. Wird er. Schieben Sie einfach alles auf mich. Alles Gute, Herr Schütz. Sehr geehrte Damen und Herren, hier spricht ein Begeisterter zu Ihnen. Ja, ich bin begeistert von diesem meinen Beruf. Bin begeistert von den Schülerinnen und Schülern, ihren Kindern. Begeistert von den Fortschritten und Erkenntnissen, die wir gemeinsam erreicht haben und erreichen. Stunde um Stunde, Jahr für Jahr. Ich liebe diesen Beruf, der tausendmal gehört, aber so wahr meine Berufung ist. Zum Behufe dieses Berufes bin ich entrückt und verzückt. Ich meine, streichen Sie das Wort. Es geht hier um anderes. Ich habe Ihnen etwas verschwiegen, meine Damen und Herren. In meiner Studienzeit gab es eine Phase in meinem Leben, in der ich mich verlor oder in der ich etwas verlor, nämlich vorübergehend. Und ich muss es so deutlich sagen, meinen Verstand. Ich war außer mir für eine Zeit, dann nicht mehr aufzufinden. Erst manisch hieß das, dann depressiv. Die Diagnose lautete bipolare Störung. Seit 10 Jahren hatte ich keine solche Phase mehr. Und es ist höchst unwahrscheinlich, dass es wieder zu einer solchen kommt. Die Umstände sind einfach gänzlich andere. Ich werde gehalten von meiner Frau, meiner Familie und meinem Arzt. Von den Segnungen der modernen Medizin und von mir selbst. Von meiner Einstellung zu mir selbst und der Welt. Vom fortschreitenden Alter, das einen Prozess der Reifung in mir vorantreibt, der mich stabiler leben lässt denn je. Ich möchte um Ihr Vertrauen bitten. Es gab diese kurze, nicht lang währende Phase in meinem Leben. Was hätte ich machen sollen? Mir diesen meinen Beruf, den ich liebe, von dem ich begeistert bin, von vornherein verbieten? Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung, meine Damen und Herren. Ich möchte um Ihr Vertrauen bitten und stehe, ob nun hier oder persönlich, stets für Rückfragen bereit. Jetzt und hier und immer da. Ich bleibe ich und Sie kennen mich. Vielen Dank. Dann gleich eine Frage, die mir Fingernägeln? Ja, unter den Fingernägeln brennt. Kann es sein, dass Sie wieder krank werden? Nein, wie ich Ihnen erklärt habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Das sehe ich nicht so. Ich habe eine Verwandte, das entspricht nicht meinen Erfahrungen. Es ist individuell verschieden. Es kann also sein, dass Sie krank im Unterricht auftauchen? Völlig neben sich? Aufgeputscht? Im Wortsinne verrückt? Das sind Eventualitäten. Aber ja, ja. Doch, das ist so lange her und... Und wie sollen unsere Kinder dann auf Sie reagieren? Das wäre eine einzige Verstörung. Das ist gefährlich. Traumatisch. Und wie sollen wir überhaupt auf Sie reagieren? Diesen Blick halte ich aus. Und ich möchte, dass er sich mit der Zeit wieder wandelt. Nehmen Sie Medikamente. Ja, wie gesagt. Und diese Medikamente sind ein Glück für mich und... Für viele das andere. Das geht nicht. Das geht überhaupt das nicht. Das sind unsere Kinder. Wer sind Sie? Entschuldigung. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und ziehe meine Kandidatur zum Direktorat selbstverständlich zurück. Aber schenken Sie mir bitte weiterhin Ihr Vertrauen, was Ihre Kinder, was mich als Lehrer angeht. Um mehr bitte ich nicht. Das klappt. Das geht. Ja. Und wenn nicht, dann klappt das trotzdem. Selbst wenn du versetzt wirst, meine ich. Das sind Probleme, aber Probleme sind lösbar. Nein, eine Versetzung wäre unser Ende. Ja, jetzt nicht überdramatisieren. Was hat Schütz gesagt? Was, Mollenhauer? Nichts. Ihr habt doch getuschelt nach der Rede. Haben wir nicht. Auch nicht mit den Augen? Mit den Augen? Spürst du schon? Nein. Oder doch, aber nicht so sehr körperlich, sondern... Man müsste es doch schon spüren, oder? Nein, dann wäre es ja bald so groß wie ein Monster. Bist du noch mit Gregory in Kontakt? Nein, ja, weil es tot Ronald. Was? Nein, er ist tot, Ronald. Aber nur, weil er nicht anruft, oder? Ronald! Wie kann ich mir überhaupt über irgendetwas sicher sein? Kannst du dir nie, kann sich keiner, ich auch nicht. Und was, wenn ich aber genau diese Sicherheit bräuchte? Mehr als irgendetwas anderes. Du bist hier gerade der Unsicherheitsfaktor, nicht ich. Jetzt reiß dich einfach mal zusammen. Was wird aus dir? Nein! Was wird aus euch? Wer ihr? Wer ist denn ihr? Ich bin nur da, ich. Da ist kein Euch. In jedem Menschen hocken zig andere rum und lauern. Und damit meine ich nicht deine kleine Schwangerschaft da. Wenn ich das hier so sehe... Ja? Ja? Dann was? Dann was? Dann... Egal. Okay. Haben sich alle beruhigt? Ja. Dann zurück zum Stoff. Also dem Unterrichtsstoff. Wo waren wir? Sarah? Leon? Alle weg. Wer fehlt noch? außer mir. Kleiner Scherz. Also, Sonett. Das ist jetzt der Stoff. Was aber ist ein Sonett? Was denn? Stoff, übrigens. Was für ein zwiespältiges, dunkel funkelndes Wort. Samt, Drogen, Gehalt, alles drin. Alles kann gemeint sein. So ist die Sprache. Der Stoff sucht seine Form noch für das Unaussprechlichste. Und das Sonett ist eine davon. Ein spezielles Gedichtkorsett, so erkennbar am Reimschema, an der Strophenform. Zwei Quartette und zwei Terzette. Ja, bitte! Ist euch das aufgefallen, wie seltsam Wörter sind, wenn man sie nur oft genug ausspricht? Terzette. Terzette. Terzette. Terzette war Korsett. Sie werden total abstrakt und nicht existent, lösen sich irgendwie auf, wie alles eigentlich. ABBA, CTTC, EEF, GGF, Reimschemata, zwei Quartette, zwei Terzette. Die Terzette variieren. Also, ABBA, ABBA, ABBA, ABBA, wie die Terzette. Also, ABBA, ABBA, CCD, EED, ABBA, ABBA, CDE, CDE, ABBA, ABBA, CCD, DEE, ABBA, ABBA, CDE, ECDE. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Wir können aber, wir können das an diesem Sonett quasi instantiieren. Wir können das exemplifizieren, ja? Sagt der Typ, jetzt zeigt man eben von allen Formen ein Sonett. Als ob ich Formen gepachtet hätte, denk ich mir, dann mache ich's eben. Paar Wörter aus dem Nebenher, des eigentlich Verworfenseins, dem Zwiespalt, hier, mit sich, nicht eins. Als ob das was Spezielles wäre. Und schon scheint in den Versen auf, was er verschweigt. Der Lebenslauf, die eigenen und die fremden Plagen. Wo Sonett war, ist dann Zweifel, großer Aufschrei, armer Teufel, nichts zu sein und nichts zu sagen. Armer Harup, was ein Opfer, echt, zwischen all den Arschgeburten. Gratulation, jetzt wo Sie... Gratulation! Ich baue auf Sie, Frau Römmelt, jetzt wo Sie... Und jetzt nicht abheben, Inga. Wo Sie, habe ich dieses Erbe zu vermachen. Und jetzt, wir alle... Danke, auf das Wohl unserer Schule. Ich werde... Wo Sie, mein gedankliches Erbe... Diese Verantwortung natürlich und unsere Pläne... Prost! Prost! Prost! Prost kommt von Prosit, das heißt, es möge nützen. Erhebe ich also das Glas... Möge es also nützen. Jetzt, wo Sie... Möge es also für etwas gut sein. Pro esse. Psst, jetzt. Zum Wohl. Unerlässlich längst drauf. Was hast du gesagt? Das nimmt jetzt seinen Lauf, habe ich gesagt. Ja, das tut es. Komm, Inga, auch ich gratuliere dir. Und zwar von Herzen. Jetzt kommt die richtige Versetzung. Alle werden dich innen auslachen. Bitte? Jetzt kommt du hast die richtige Besetzung. Versetzung. Ich werde es in deinem Sinne machen. Dich innen auslachen. Was redest du? Nichts, was ist denn? Was soll denn sein? Ja, du hast doch was. Ich? Nichts? Ich hab gar nichts mehr. Das Sozialpraktikum muss neu organisiert werden. Wir nehmen die Kindergärten mit ins Programm. Das würde ich aber nicht als erste Amtshandlung tun. Zu klein. Kindergärten, alles klar. Kindergärten, Kindergärten, Gärten für die Kinder. Gärten. Von? Gärten für Menschen im Gewächshaus der Träume, wo die Zellen vergallen. Pervers. Ich weiß, dass du groß bist, aber du musst jetzt in die Anstalten. Was, Schütz? Ich weiß nicht, was los ist, aber sie müssen sich jetzt zurückhalten. Wo er steht, vergaßt er. Wo er ist, Desaster. Im Kopf der reinste Blaster. Was? Niemand ist verquaster. Das? Da rast er. Da grast er. Der Master of Disaster. Da! Das! Was denn? Jetzt, wo Sie, Frau Römmel... Ruhe! Einfach Ruhe! Sonst übernehmen die das doch wieder. Wer denn? Die Scheißleute draußen und tun so, als hätte ich ihnen das nicht von selbst hingeworfen. Ich biete mich ja zum Verzehr an, okay? Mein Seelenfell ist längst verteilt und verzehrt und vermüllt. Was? Welche Leute? Sprich deutlich, Ronald. Ihr habt doch auch gefickt. Mach mal das Radio an. Das Radio! Mach das Radio an! Was? Riches Radio, doch, Mann! Fickt euch doch alle! Ihr habt doch auch gefickt! Der war alle nicht so ein alle! Ihr seid doch alles! Alles Ficker seid ihr doch! Ihr fickt doch alle! Fickt ihr alle! Ja, ihr fickt! Wo bin ich? Zu Hause. Du hast ein paar Tage Urlaub. Was habe ich getan? Ich war nicht dabei, ich weiß es nicht genau. Du hast noch nie auch nur irgendwas genau gewusst. Du wolltest immer nur mein Geld. Welches Geld denn, Ronald? Komm runter. Du bist Schütz an den Hals gesprungen, das weiß ich. Du hast das Lehrerzimmer zerlegt. Ach ja? Und? Wer hat mich zerlegt? Seit Jahren. Hör bitte auf. Das Kind ist nicht von mir. Das ist mir schon lange klar. Ich bitte dich. Gregory! Auf seinen AIDS-verseuchten Samen warst du scharf. Meiner war nicht interessant, weil das Gerede meine Eier vergiftet hat. Die Eier, hier, die, euer Gerede. So habt ihr mich verarscht. Aber ich lass mich nicht gern verarschen. Ich verarsche dann sofort zurück. Dich, die anderen, die Welt. Ich verarsche schneller. Ihr habt doch auch gefickt. Alle haben gefickt, auf meine Kosten. Ich halt doch einfach mal weg. Schiebt euch die Teleskope doch in die Kameras, die wo stecken? Schiebt euch alles ineinander, dann ist endlich Ruhe. Dann seid ihr endlich wie der Apparat, der ihr eh seid. Ronald! Denkst du denn, ich hab nicht gefickt? Na? Na? Na? Lass mich bloß in Ruhe. Lass mich alle einfach in Ruhe. Ihr Geschmeiß aus Dingen und Gerüchten. Geh! Wie heißt du überhaupt? Wie ist dein Scheißname? Hau ab! Es ist eine Tragödie, aber nicht meine, denn ich habe mich gelöst und abgestellt. Ging zurück in die Agentur, denn das Geld muss irgendwo herkommen und so eine alleinerziehende Familie kostet auch Geld, soll die Tochter in einem intakten Umfeld aufwachsen. Das große Umsonst habe ich abgestreift. Es ist auch mein Leben, nicht wahr? Nicht auch. Es ist mein Leben. Die Scheidung verlief lautlos. Die einstweilige Verfügung war schnell angeordnet. Da gilt das Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen. Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder nicht. Geben tut es ihn eh nicht mehr. Kannst du auf dem Heimweg kurz Milch mitbringen? Milch und Schalotten. Milch! Und das Netflix. Das Netflix zickt. Kathleen. Das wird nie wieder was. Kathleen, das wird nie wieder was. Das wird nie wieder was, Kathleen. Werde ich je wieder leben können? Wird es besser? Irgendwann. Kathleen. Diese Trauer, diese Leere. Ich schweige und du hörst mich nicht. Kathleen. Kathleen. Man weiß nicht, was passiert wäre. Es ging mir um dein Wohl, Sarah. Ich erzähle dir jetzt, wie es war. Ich kannte Roland wirklich. Wir hatten die Zeit unseres Lebens miteinander verbracht. Wir machten den Abend zum Morgen und die Nacht zum Tag. Zeit spielte keine Rolle. Und doch war sie alles. Verschränkte Quanten. So nannte er uns. Kennst du das? Lichtjahre können sie voneinander entfernt sein und gleichen doch ständig den Zustand des anderen ab. Faszinierend. Lass mich, ich habe einen Erinnerungsflash. Nimm das ernst, da kannst du was draus lernen. Seine Gedichte. Jeden Tag mindestens 4. 2 aufs Papier, 2 aufs Handy. Ein Taumel. Ein anderes Glück. Doch bald wurde es unheimlich. Zu viel. Er wurde zu viel. Die seltsamsten Dinge tat er. Verrückt halt. Verrückt und doch so liebenswert. Wie die Gedichte eben. Und ich stand zu ihm. Ich half ihm, wo ich konnte, suchte ihm eine Wohnung, steckte ihm Geld zu. Trug ihm mein Herz hinterher, schmierte es ihm an die Backe, bis er verschwand. Irgendwohin, monatelang. Und als ich ihn wieder sah, in der Psychiatrie, ja, in der Psychiatrie, erinnerte er sich nicht mehr an mich. Nicht an unser Glück. Nicht an meine Hilfe. Kannst du dir das vorstellen? Nichts dergleichen habe ich ihr erzählt. Und ich werde nichts dergleichen je wieder erzählen. Im Leben macht man nicht immer alles richtig, weißt du? Aber damals, da habe ich alles richtig gemacht, alles. Und dann war es alles einfach verschwunden. Bin ich da, nicht passiert. Verstehst du das? Natürlich nicht. Natürlich. Das versteht ja kein Mensch. Und obwohl sie über Lichtjahre hinweg miteinander verbunden sind, wissen die Quanten am Ende nichts voneinander. Versetzung. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Thomas Melle. Mit Ronald, Markus Meyer. Kathleen, Marina Galitsch. Schütz, Wolf-Dietrich Sprenger. Römmelt, Astrid Meierfeld. Falkenstein, Michael Wittenborn. Sarah, Josephine Israel. Leon, Jonas Ney. Korzen, Effi Rabsilber. Mollenhauer, Matthias Buntschuh. Musik, Michael Riesler. Technische Realisation, Udo Potratz und Birgit Gall. Regieassistenz, Lisa Krumme. Hörspielbearbeitung und Regie, Christiane Ohaus. Dramaturgie, Susanne Hoffmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2018.